An der Invasionsfront stehen zwei Ereignisse im Vordergrund des militärischen Interesses. Es ist einmal der erneute Großangriff des Feindes südöstlich und südlich von Caen, durch den die Briten die Verbindung mit den in dem Raum nördlich Alençon kämpfenden Amerikanern herstellen wollen. Zum anderen die Tatsache, dass in den heutigen frühen Morgenstunden der Feind in Südfrankreich im Raum Toulon-Cannes gelandet ist. Im Raum von Warschau wurde in schweren Kämpfen ein Durchbruch starker feindlicher Kräfte auf die Stadt verhindert. Nach Abwehr wiederholter sowjetischer Angriffe auf Sieltsche setzten sich unsere Truppen dort auf neue Stellungen weiter nördlich ab. Zwischen dem mittleren Bug und Olita wurde die Front gehalten. Bei Kauen setzten die Bolschewisten ihre Angriffe fort und konnten sich trotz zähen Widerstandes unserer Truppen der Stadt bemächtigen. Achtung, Achtung! Hier ist der Befehlsstand der 1. Flak-Division Berlin. Die gemeldeten Bomberverbände befinden sich im Raum Hannover-Braunschweig. Wir kommen wieder.